Obwohl 1946 geboren, wurde er von seinen Eltern Adolf genannt. Weil die Erstgeborenen seit 7 Generationen nun mal so hießen, sich sein stur westfälischer Vater auch nach dem Krieg nicht davon abbringen lassen wollte und gegen den Pfarrer durchsetzte, der ihn nicht taufen wollte. Mit 13 machte Sohn Adolf Winkelmann für die Wandergruppe des Gymnasiums seinen ersten Film mit der Super-8-Kamera. Nach dem Abitur studierte der Sohn eines Speditionskaufmanns und einer Sekretärin von 1965 bis 1968 Kunst an der Werkkunstschule Kassel und drehte erste Experimentalfilme. Nach eigenwilligen Fernsehspielen gelang Adolf Winkelmann 1978 mit seinem Kinodebüt der tragikomischen Ruhrpott-Milieustudie Die Abfahrer über drei junge, arbeitslose Freunde aus Dortmund der Durchbruch. Mit Nordkurve setzte er 1992 den Fußballfans ein filmisches Denkmal und vollendete seine Ruhrgebietstrilogie. Heute wird die Ruhrgebietslegende 70 Jahre alt. Ich bin geboren am 10. April 1946, also ein Jahr nach Kriegsende in Hallenberg, Stadt Hallenberg, die kleinste Stadt Nordrhein-Westfalens, ganz unten am südöstlichen Ende des Sauerlandes in der Nähe von Winterberg. Ich bin da nicht deshalb geboren, weil meine Eltern etwa Sauerländer Bauern waren, sondern meine Eltern waren Ruhrgebietsmenschen, auch meine Großeltern, alle aus dem Ruhrgebiet. Aber 1944 war es hier im Ruhrgebiet irgendwann so schrecklich und so wenig Wohnraum, dann hat es meine Eltern nach Hallenberg verschlagen. Das einzig Aufregende an dieser Geschichte war, dass der Pfarrer in Hallenberg sich geweigert hat, mich zu taufen, weil mein Vater, dieser westfälische Dickschädel, darauf bestanden hat, dass ich Adolf heiße. Und das 1946. Und mein Vater hat aber darauf bestanden, weil in seiner Familie seit 7 Generationen der erstgeborene Sohn Adolf gehießen hat. Er hieß Adolf, mein Großvater heißt Adolf, mein Urgroßvater heißt Adolf. Alle hießen Adolf und das wollte er nicht ändern. Er hätte es machen sollen, finde ich. Ich habe darunter gelitten, aber so war's. Es ist sehr schwer für meine Freunde oder irgendein Umfeld mit dem Namen umzugehen, nach wie vor. Es gibt immer wieder Leute, die mich anders nennen, meistens Alfons, obwohl sie es genau wissen, aber trotzdem Alfons sagen, weil sie so eine Barriere im Gehirn haben. Wenn sie mich ansprechen, dann denken sie, nein. Und dann sagen sie spontan einen falschen Namen. Aber ich habe nie den Moment gefunden, das muss man ja machen. Man muss ja sagen, so jetzt, ab heute will ich anders heißen. Den Moment habe ich nie gefunden und jetzt behalte ich den Namen bis an mein Lebensende. Mein Vater war ein ganz kleiner Spediteur, das heißt, der hatte einen LKW. Den hat er nach dem Krieg aus irgendwelchen kaputten Autos zusammengebaut. Und der hat, als sie wieder in Dortmund waren, hier mit so einem LKW den vermietet und ist als Mietwagenfahrer für eine Speditionsfirma hat er gearbeitet. Und meine Mutter war in derselben Speditionsfirma Sekretärin. Das heißt, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem es eigentlich kein Buch gab. Und ich war ein sehr zartes, sehr empfindsames Kind und ich gehörte eigentlich gar nicht rein in dieses harte, knackige Ruhrgebietsarbeitermilieu. Da hatte ich eigentlich überhaupt nichts verloren. Ich habe da immer nur gesessen und diesen Menschen zugeschaut und hatte eigentlich immer nur Angst vor dieser riesigen Industriekulisse dieses Ruhrgebiets. Ich habe mich eigentlich wie ein Alien gefühlt. Und dann kam ich eben in dieses Gymnasium und dann erfuhr ich, dass es Bücher gibt zum Lesen und dann musste man irgendwelche Reklamhefte lesen und so Zeug. Und dann fing an, sich für mich eine Welt aufzutun, die ich mir nie erträumt hätte. Ich war auch dünn und auch schwach und auch unsportlich und alles sowas. Also ich kam überhaupt nicht klar mit Prügeleien oder sowas. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich immer derjenige war, der das beobachtet hat, was da passiert ist. Ich habe immer dabei gestanden und habe alles beobachtet. Und ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als Schule auch noch ganz anders war als heute. Auch im Helmholtz-Gymnasium zu Dortmund wurde auf die Finger mit Stöcken geschlagen vom Religionslehrer. Und in dieser Schule gab es einen Sportlehrer, der hatte so ein Faible für so eine Art vormilitärischer Ausbildung und hat so eine Wandergruppe gegründet in der Schule. Die hieß Wandergruppe des Helmholtz-Gymnasiums Bund der Königstiger. Und wenn man da in dieser Schule war, da ging man da eigentlich rein. Die Eltern fanden das auch gut, nämlich die veranstalteten so Lager, Zeltlager. Und ich war dann ab 13 jedes Jahr im Osterlager, im Pfingstlager, im Sommerlager und im Herbstlager. Sprich, jede Ferien war ich weg mit diesen sogenannten Waldläufern. Und das war schon eine merkwürdige Einrichtung, dieser Bund der Königstiger. Da lernte man so in Geländespielen und wie man überlebt im Wald, was man tut, wenn man sich verlaufen hat, wie man die Marschrichtung mit einem Kompass misst und, und. Da war ich natürlich auch vollständig falsch in dieser Wandergruppe. Ich war nicht sportlich, ich war das alles nicht, was die waren. Eigentlich bin ich da hingegangen, weil man im Wald rauchen konnte. Ich habe mit 13 angefangen zu rauchen und wollte unbedingt rauchen. Das fand ich toll. Und ich hatte von meinem Vater, der ein begeisterter Fotograf war sein Leben lang, eine Doppel-8-Filmkamera, Bauer E8, irgendwie so hieß die, geschenkt gekriegt. Und ich hatte diese Kamera und das fand der Leiter dieser Wandergruppe ganz toll und der hat mir da das Material gegeben. Und ich habe eigentlich in dieser Wandergruppe das Filmen gelernt. Ich habe nämlich immer den Auftrag gehabt, zu dokumentieren, wie diese Lager waren. Und dann habe ich sehr viele Filme gemacht, also im Jahr allein schon 4 Stück. Und jeder dieser Filme war gleich. Der handelte dann, sagen wir mal, vom Sommerlager 1960, 59, was auch immer. Und zerfiel in die Teile Lageraufbau, Lagerleben und Lagerabbau. Und dann habe ich das jedes Mal mit dieser Doppel-8-Kamera aufgenommen und das wurde dann hinterher gezeigt. Vor allen Dingen war das sehr interessant, also Lageraufbau. Da wurden dann immer von den Bauern mit einem Pferdefuhrwerk die Zeltstangen und die ganzen Klamotten geholt, auf diese Wiese gefahren und dann alles aufgebaut. Am Ende wurde es alles wieder beim Bauer in der Scheune eingelagert. Und wie dann dieses Pferdefuhrwerk zur Kamera fährt, das kann man auf unterschiedliche Weise darstellen. Und wenn man das immer wieder aufnimmt, dann findet man immer interessantere Kameraperspektiven desselben Vorgangs. Und da habe ich nicht wenig gelernt. Also wenn ich heute an ein Set komme, dann weiß ich, wo die Kamera hingehört. Und zwar sehr schnell. Mein Vater und meine Mutter, die wollten, dass ich zum Gymnasium gehe, wie gesagt, und dann was Besseres werde. Am besten bei der Post oder bei der Bahn, bei einem Betrieb, den es sicher gibt, wo man irgendwie eine feste Anstellung kriegte. Und als ich dann beim Abitur gesagt habe, ich wolle Kunst studieren, da war richtig Ärger im Karton. Und ich habe dann das nur durchsetzen können, indem ich meiner Mutter weisgemacht habe, ich könnte ja Kunsterzieher, also Lehrer werden, was ich gar nicht konnte mit diesem Studium. Und als ich dann irgendwann viel später, als ich 29 war, bekam ich hier die Professur an der FH. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, so, jetzt bin ich Professor. Und da war meine Mutter einigermaßen beruhigt, weil Professor ist ja fast sowas wie Lehrer. Also nach dem Abitur habe ich so einen Koffer gepackt und bin nach Kassel gegangen, um da zu studieren. Und ich bin da nicht hingegangen, weil ich Kassel so toll fand. Kassel war damals am Arsch der Welt, Zonenrandgebiet hieß das. Das war gar nichts, aber Kassel war die einzige Hochschule, die mich genommen hat. Und deshalb bin ich da hingegangen. Und mein Ziel war, einfach nur einen Weg herauszufinden, einen neuen Blick auf die Welt zu kriegen, vielleicht auch einen neuen Blick zurück auf das Ruhrgebiet zu finden. Ich habe ja da eine ganze Reihe von Experimentalfilmen gemacht, wie dieser Kassel-Film zum Beispiel, oder ein anderer Film hieß 31 Sprünge. Das waren lauter Filme, die haben dann auf Festivals Preise gewonnen als Experimentalfilme. Das waren aber für mich einfach nur Übungen bzw. Arbeiten, mit denen ich herausfinden wollte, wie es geht. Und das hat mich bis heute nicht verlassen. Ich will heute noch herausfinden, wie es geht. Also 1978 habe ich dann geschafft, diesen Kinofilm zu machen. Genauer gesagt war das kein Kinofilm, sondern hatte ich es geschafft, für das WDR-Jugendprogramm 45-Minuten-Beiträge zu machen zur Situation der Jugendlichen im Ruhrgebiet. Und danach habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne zwei Sendungen hintereinander machen. Ich habe so eine Geschichte, die würde ich gerne in 2x45 Minuten erzählen. Und das durfte ich. Der WDR hat es gesendet, die ARD hat es gesendet. Und nach der Fernsehausstrahlung haben wir diese zwei 45-Minuten-Filme genommen. Ich habe die Titel abgeschnitten, in der Mitte habe das zusammengeklebt. Das ist der Film Die Abfahrer. Es war keine Chance, als Experimentalfilmer Winkelmann irgendwie in diese Kinobranche reinzukommen. Und deshalb musste ich mir das erschleichen. Und auf die Weise ist es gelungen. Also erst im Fernsehen gesendet, 2x45 Minuten, und dann zur Berlinale gegangen und gesagt, hier ist ein Film. Und dann ging das Ganze los. Also die Idee des Films Die Abfahrer war, etwas zu erzählen über Jugendliche, die zwar eine Lehre gemacht haben, aber dann nicht übernommen werden und auf der Straße stehen. Das war damals ein ganz aktuelles Problem hier in Dortmund, im ganzen Ruhrgebiet. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, dass diese Jugendlichen da rumsitzen und nicht wissen, was sie tun sollen, und einen LKW klauen und damit so ein Stück Freiheit kriegen und mal abhauen. Letztlich eigentlich nur deshalb abhauen, um wiederkommen zu können. Deshalb haut man ja auch ab. Und den Hauptdarsteller, den Delle Quandt, der den Atze spielt, den habe ich hier gefunden, da hinten an der Dorsfelder Brücke. Der betrieb da den ersten Bioladen Dortmunds. Der hieß Grasblatt. Und der war da so unter der Brücke und da konnte man irgendwie so vergammeltes, komisches Biogemüse kaufen. Und den habe ich genommen, weil er einerseits so frisch und lebendig war und andererseits hatte der einen LKW-Führerschein. Weil er neben dem Bioladen, so eine typische Ruhrgebietsexistenz, also einerseits hatte er diesen Bioladen und auf der anderen Seite hat er für eine Tochterfirma von Thyssen ein paar Mal in der Woche LKW gefahren, um noch Geld dazu zu verdienen. Und das war für mich deshalb der perfekte Hauptdarsteller. Denn einem Schauspieler beizubringen, LKW zu fahren, ist schwieriger als Delle Quandt beizubringen, nicht in die Kamera zu gucken beim Spielen. Nach Die Abfahrer wollte ich unbedingt endlich einen Film machen, der was mit Bergbau zu tun hatte. Und der heißt Jede Menge Kohle. Und was ich immer wollte, war etwas zu erzählen, was so bipolar ist, was zwei Pole hat. Übertage, Untertage. Und die erste Idee war, dass man das eigentlich vertauschen muss. Dass man eigentlich mal erzählen muss, dass es Untertage viel besser ist als Übertage. Dass diese Welt hier oben so schrecklich bescheuert ist, dass man nur sagen kann, weg, nichts wie weg nach Untertage, da ist Ruhe. Da ist es besser als Übertage. Aber ich meine, zu sowas fällt einem schwer eine Geschichte ein, die nicht irgendwie blöd wird. Und ein Bergmann hat diese Geschichte erzählt. Der hat gesagt, stell dir vor, was wir erlebt haben, einer von unseren Kumpels ist eines Tages nicht mehr da gewesen, der ist unten geblieben, weil er sich nicht getraut hat, nach oben wieder zu fahren, weil der wusste, dass da seine Frau mit dem Kochlöffel wartet auf ihn. Und als ich diese Geschichte hörte, wusste ich plötzlich, genau, es gibt's, das geht. Man kann dieser verrückten Idee folgen und sagen, unter Tage ist der Zufluchtsort, wenn es über Tage nicht mehr weitergeht. Also Anfang der 90er Jahre habe ich dann Nordkurve gemacht. Das fehlte in dieser Erzählung aus dem Ruhrgebiet. Weil dass zu diesem Ruhrgebiet eben auch der Fußball dazugehört, das war immer klar, aber mir war da nie was zu eingefallen. Und dann habe ich gedacht, man müsste einen Film machen, dessen Hauptfigur nicht irgendein Mensch ist, sondern ein Tag. Nämlich der Samstag, an dem gespielt wird. Das ist die Hauptfigur des Films. Und wir erzählen da mit mindestens 10, 11 vernetzten Protagonisten, was an diesem Tag so passiert. Die haben alle was miteinander zu tun und alles hat mit dem Fußball zu tun. Und das Problem bei der Wahrnehmung dieses Films war, dass egal mit wem ich sprach, jeder gehörte zu einer dieser Gruppen, die in dem Film vorkamen. Und da ich jeder Figur in diesem Film sowas wie ein Spiegel vorhalte, war das für alle irgendwie schwierig, sich selbst in dem Film wiederzusehen. Also wenn ich mit einem Fußballfunktionär sprach, dann sagte der, also das haben Sie sehr schön dargestellt, diese Journalistin, das ist alles, und die Spieler, so sind die, genau, und die Fans, alle sind genauso. Nur, also dieser Vereinspräsident, ja, das ist nicht in Ordnung, wie Sie den dargestellt haben. Nach dem Film Nordkurve wollte ein WDR-Redakteur mit mir ein Interview im Stadion machen, im leeren Stadion machen. Und das hat der BVB verboten. Die haben gesagt, nein, der Winkelmann kommt nicht mehr in dieses Stadion. Und sie hatten mir ja die ganze Zeit alles genehmigt. Ich habe ja sehr lange, sehr häufig und auch bei jedem Heimspiel einer ganzen Saison im Stadion gedreht. Und bei dem Film Nordkurve, da ist das Schöne, der ganze Film ist in 1 Kilometer Umkreis um meine Wohnung gedreht. Das Stadion, das Spielerhotel, der Friedhof, der Bahnhof, wo die Fans ankommen, die Straßen, alles ist direkt da in der Nähe gedreht. Und es ist ja äußerst schwierig, anstrengend und auch teuer, wenn man jetzt jemanden aus seiner Wohnung rausschmeißen muss, damit man da drehen kann, ihm dann die Wohnung ausstattet und alles umräumt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach meine Wohnung, da weiß ich, was ich tue, da weiß ich hinterher, wo es wieder hin zurück muss. Und wir drehen das. Wir haben dann die ganze Nacht gedreht, wie Hermann Lause immer an die Tür mit der Faust schlägt und immer schreit, komm da raus, die ganze Nacht gedreht. Und morgens haben wir aufgehört zu drehen. Das ganze Team ist mit meiner Familie nach nebenan in das Hotel Lennhof gegangen. Und ich bin der Einzige gewesen, der oben unterm Dach noch ein Bett hatte. Das Haus war ansonsten ziemlich verwüstet. Und dann habe ich da oben schlafen wollen. Und kaum legte ich mich dann dahin im Morgengrauen zum Schlafen, da hörte ich dieses schreckliche Klopfen, komm da raus, komm da raus. Und dann bin ich runtergegangen und da stand an der Haustür mein Nachbar und hat gesagt, er wollte mir jetzt mal zeigen, was er die ganze Nacht durchgemacht hat. Also das ist eigentlich immer so gewesen, das ist nicht geplant, das ist nicht so, dass ich das vorgehabt habe, die Wege, die ich gegangen bin, sondern die sind auf mich eingestürmt. Und die Contergan-Geschichte ist auch so auf mich zugekommen. Da hat der Michael Souvenier, der ist Produzent in Köln, hat aber mal bei mir studiert, ist mit dieser Geschichte gekommen. Und da habe ich natürlich sofort zugegriffen, weil ich mich erinnerte an meine Kindheit und was ich da erlebt habe mit Contergan-Opfern. Weil ich hatte sofort im Kopf so ein Bild, wo ich auf der Straße stehe und einem Contergan-geschädigten Menschen gegenüberstehe und irgendwie ein Verwandter neben mir war, ich weiß nicht mehr wer, der sagte, das ist doch irgendwie eine Unverschämtheit, dass solche Menschen auf der Straße rumlaufen. Können die denn nicht irgendwo sein, wo man das nicht sehen muss? Das ist doch wirklich kein schöner Anblick. Da habe ich als Kind erlebt, was das eigentlich heißt, Ausgrenzung, wie man mit Menschen umgehen kann. Und da muss man jetzt mal was machen. Dass das dann so werden würde, dass dieser Film zu einem so großen, ausführlichen gesellschaftlichen Diskurs geführt hat, dass letztlich dazu geführt hat, dass die Bundesregierung ein Gesetz geändert hat, ein Fernsehfilm, das hat man da ja natürlich nicht vorhersehen können. Wir haben dann diesen Film Contergan gedreht und gemacht. Als er fast fertig war, hat Grünthal, ich glaube, 30 einstweilige Verfügungen gegen den Film losgelassen und verlangt, dass er an 30 Stellen verändert wird, was natürlich völlig illusorisch und nicht möglich ist. Und dann gab es eine lange juristische Auseinandersetzung, erst beim Landgericht in Hamburg, dann beim Oberlandesgericht in Hamburg. Am Ende hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und die Grünthal-Klagen komplett ohne jede Einschränkung abgewiesen. Der Film ist dann mit großem Erfolg in der ARD gelaufen. Und dieser ganze Prozess hat einen gesellschaftlichen Diskurs über Arzneimittel, speziell Contergan, über Behinderung ins Rollen gebracht, dass dann die Bundesregierung im Wege einer Gesetzesänderung die Renten der Contergan-Opfer verdoppelt hat. Das war natürlich für mich etwas, womit ich überhaupt nicht mehr rechnen konnte. Ich habe ja immer mein Leben lang versucht, Filme zu machen, die irgendwas bewirken. Also ich wollte ja etwas über die Menschen, über die Gesellschaft erzählen. Letztlich tut man das ja auch nur, weil man es verändern will, weil man sagt, guck mal, wie beschissen das hier oben ist. Untertage ist viel besser als Übertage zum Beispiel. Und wenn man das sein Leben lang gemacht hat und weiß, dass das nicht geht mit Kunst, mit Film, mit Medien, und dann auf einmal so etwas passiert, dann ist man geflasht. Das war für mich schon ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, dass dann plötzlich so eine Filmarbeit eine echte gesellschaftliche Auswirkung hat. Naja, erzählen hat ja weniger was mit Fakten zu tun, sondern mit einer Haltung zu tun, mit einer Perspektive zu tun. Und diese Perspektive des Julian in dem Roman Junges Licht, das ist eigentlich immer meine Perspektive gewesen, das Ruhrgebiet zu sehen. Ich habe immer so ein bisschen dagestanden und passte da nicht rein in diese harte, brutale, gewalttätige Männer-Arbeiterwelt. Da passte ich nicht rein. Ich war irgendwie sanft und mein Vater hat gesagt, nah am Wasser gebaut. Ich habe leicht geheult, ich musste immer weinen und war ganz vorsichtig. Und das Einzige, was ich wirklich konnte, war, das mir alles genau anzusehen, was so um mich herum passierte. So. Und der Roman erzählt die Geschichte eines 12-jährigen Jungen, der im Ruhrgebiet in einer Bergleutefamilie lebt und erzählt die Sommerferien und wie dieser Junge irgendwie anfängt, erwachsen zu werden in dieser Umwelt. Und das hat mich geflasht, der Roman, weil der Zugang, weil der Blick auf diese Ruhrgebietswelt, den der Rothmann in dem Roman hat, genau mit dem übereinstimmte, wie ich das gesehen habe, als 12-Jähriger, als 18-Jähriger, als Jugendlicher. Und das hat mich geflasht und ich habe sofort verstanden, dass das eigentlich der nächste Film ist, den ich machen muss, weil ich habe schon einige Filme über das Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet gemacht, aber das, was ich eigentlich erzählen wollte, das hat die Geschichte. Und deshalb habe ich jetzt Junges Licht gemacht. Und ich persönlich weiß, dass das der geilste Film ist, den ich je gemacht habe. Die Ruhrgebietslegende Adolf Winkelmann, Filmemacher, der heute seinen 70. Geburtstag feiert, in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Christian Geuenich. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann mit dem Träger des alternativen Nobelpreises Michael Sukow, stellvertretender Umweltminister der letzten DDR-Regierung. Zu hören nächsten Sonntag, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.